Auch ein neues. Gengar mag keine Märchen. Hänschen klein, die dumme Sau, hat Hans schon nimmer mehr. Wer anderen eine Grube gräbt, kommt vor das Schießgewehr. Es war einmal gar fürchterlich, ein Pfefferkuchenhaus. Und wenn es nicht gestorben ist, kommt es zum Spielen raus. Ich mag wirklich keine Märchen.